Impuls. Wenn ich mich mit Freunden treffe, hat das zuweilen einen besonderen Wert für mich. Wir kennen uns gut. Was wir gemeinsam erleben, davon zehren wir im Nachhinein noch lange.